bisschen Wichser, weit und scheiß Gaunerbiss. Das Leben besteht für dich aus Drogen, Frauen und Beschiss. Es gibt nichts, das dich auffällt, nichts, das dich im Zaun hält. Ein besoffener Dichter, der auf der Straße taumelt. Siehst du irgendwo einen Club, gehst du rein, um zu rocken. Immer mit dem Hintergedanken, jemanden dort abzuzocken. Siehst du die Hübsche mit den Locken, mach dich an sie ran. Lauf gechillt durch den Club, erledige erst ihren Mann. Er ist weg, abgecheckt, hat sie dich abgeleckt. Fix sie, bis sie verreckt, pack ihre Tasche und dann weg. So ist das Leben, es ist ein Geben und Nehmen. Nur mit dem Unterschied, dass du mehr nimmst, als zu geben. Du hast noch viel zu erleben, also geh einfach weiter. Es gibt noch genug, um dieses graue Leben zu erheitern. Das Leben ist eine Leiter und du steigst hinauf. Nur dass du auf deinem Weg nur dir selbst vertraust. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey Neimer, du bist ein Wichser. Jo Nas, du bist ein Wichser. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey Neimer, du bist ein Wichser. Jo Nas, du bist ein Wichser. Wenn du mich anrufst, geht's entweder um Stress mit paar Clowns oder Cash, das wir klauen oder Raps oder Frauen. Du gehörst zu der Art von Menschen mit einem Rad ab, zu denen, vor denen mich meine Mami mal gewarnt hat. Hey Neimer ist ein Wichser. Dein Repertoire an Scheiße bauen hat einen Riesenumfang. Du bist so ein Wichser, dass nichts auf der Welt dich Wichser bremst. So ein Wichser, dass sogar ich als Wichser dich ein Wichser nenn. Du bist aggressiv und schlägst jeden Depp zu Brei. Lässt ihn bluten liegen und fühlst dich nicht mal schlecht dabei. Packst dir sein Cash, sein Weed und seine Fotze. Machst bald dein Abi, aber trinkst unter der Woche. Du bist krank, bleib von mir am besten auf Distanz. Aber wenn mal wieder Action geht, ruf ich dich sowieso an. Es gibt nichts, was uns halten kann. Zwei außer Rand und Band. Nein, aber du bist ein Wichser. Nein, du bist ein Wichser. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey, nein, aber du bist ein Wichser. Jo, Nas, du bist ein Wichser. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey, nein, aber du bist ein Wichser. Jo, Nas, du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser, dein Schicksal ist Gauner, Dieb oder Trickser. Im tiefsten Innern weißt du, ziehst du jeden durch den Mixer. Brauchst dich nicht zu verstellen, kippst die üblen Chicks ab. Fängst irgendwas an, dir gefällt's nicht und du brichst ab. Klar, es gibt auch noch andere Clowns. Doch wenn du willst, kannst du sie einfach alle verhauen. Aber haben sie kein Cash, dann interessieren sie dich nicht. Denn Leute wie die hast du schon auf allen Vieren gerissen. Du bist ein waschechter Wichser, Abficker, extra bitter, oh shitter, schicker, ficker. Ich bin sick, du bist sicker. Ich bin wie RZA, du bist wie Dizza. Hast 1000 Chicks und checkst dir noch ne Chick ab. Hast was du brauchst, aber willst noch was ich hab. Bist halb Straßenkind, halb Mister. Vor dir mit jeder zum Schisser, du Wichser. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey Neimer, du bist ein Wichser. Jo Nas, du bist ein Wichser. Wie Wichser muss ein Wichser sein, damit der Wichser ihn ein Wichser nennt. Ein Wichser muss so Wichser sein, damit jeder Wichser Wichser nennt. Wie Wichser muss ein Wichser sein, so Wichser muss ein Wichser sein. Hey Neimer, du bist ein Wichser. Jo Nas, du bist ein Wichser. Und du fühlst dich nicht mal schlecht dabei. Du bist ein Wichser. Und du fühlst dich nicht mal schlecht. Du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser. Und du fühlst dich nicht mal schlecht dabei. Verdammt, du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser.